Erster am ersten Tag der Woche kommt Maria aus Magdala früh zum Grab. Es ist noch dunkel. Sie sieht, dass der Stein vom Grab weg ist. Zweiter, sie läuft zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus liebte. Sie sagt zu ihnen, jemand hat den Herrn aus dem Grab genommen. Wir wissen nicht, wo er ist. Dritter, Petrus und der andere Jünger gingen zum Grab. Vierter, beide Jünger liefen zusammen. Der andere Jünger lief schneller als Petrus. Er kam zuerst am Grab an. Fünfter, er beugte sich vor und sah die Leinentücher liegen. Er ging aber nicht hinein. Sechster, dann kam Simon Petrus. Er ging in das Grab und sah die Leinentücher liegen. Siebter, er sah auch das Tuch, das auf Jesu Kopf war. Es lag nicht bei den Leinentüchern. Es war extra zusammengefaltet an einem anderen Ort. Achter, dann ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst am Grab war. Er sah es und glaubte. Neunter, sie hatten die Bibel noch nicht verstanden. Dort stand, dass Jesus von den Toten auferstehen muss. Zehnter, dann gingen die Jünger wieder nach Hause. Elfter, Maria stand aber draußen am Grab. Sie weinte. Zwölfter, als sie weinte, beugte sie sich in das Grab. Sie sah zwei Engel in weißen Kleidern sitzen. Ein Engel saß dort, wo Jesu Kopf war. Der andere Engel saß dort, wo Jesu Füße waren. Dreizehnter, die Engel fragten sie, Frau, warum weinst du? Sie sagte, jemand hat meinen Herrn weggenommen. Ich weiß nicht, wo er ist. Vierzehnter, als sie das gesagt hatte, drehte sie sich um. Sie sah Jesus stehen. Sie erkannte ihn aber nicht. Fünfzehnter, Jesus fragte sie, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner. Sie sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wo er ist. Dann hole ich ihn. Sechzehnter, Jesus sagte zu ihr, Maria. Sie drehte sich um und sagte auf Hebräisch, Rabboni. Das bedeutet Meister. Siebzehnter, Jesus sagte zu ihr, fass mich nicht an. Ich bin noch nicht zu meinem Vater im Himmel gegangen. Geh aber zu meinen Brüdern. Sag ihnen, ich gehe zu meinem und eurem Vater. Er ist mein und euer Gott. Achtzehnter, Maria aus Magdala ging zu den Jüngern und erzählte ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Er hat mir das gesagt. Neunzehnter, am Abend des ersten Wochentages waren die Jünger in einem Raum. Die Türen waren verschlossen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Jesus kam und stand mitten unter sie. Er sagte, Friede sei mit euch. Zwanzigster, als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Die Jünger freuten sich, als sie den Herrn sahen. Einundzwanzigster, Jesus sagte noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch. Mein Vater hat mich gesandt. So sende ich auch euch. 22. Als er das gesagt hatte, atmete er sie an. Er sagte, empfangt den Heiligen Geist. 23. Wenn ihr jemandem die Sünden vergebt, dann sind sie vergeben. Wenn ihr jemandem die Sünden nicht vergebt, dann sind sie nicht vergeben. 24. Thomas war einer der 12 Jünger. Man nannte ihn Zwilling. Er war nicht dabei, als Jesus kam. 25. Die anderen Jünger sagten zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er sagte, ich glaube nur, wenn ich die Wunden von den Nägeln an seinen Händen sehe. Ich muss meinen Finger in die Wunden legen. Ich muss meine Hand in seine Seite legen. Sonst glaube ich nicht. 26. Acht Tage später waren die Jünger wieder in dem Raum. Thomas war auch bei ihnen. Jesus kam, obwohl die Türen verschlossen waren. Er stand mitten unter sie und sagte, Friede sei mit euch. 27. Dann sagte er zu Thomas, leg deinen Finger hierher und sieh meine Hände. Nimm deine Hand und leg sie in meine Seite. Sei nicht ungläubig, sondern glaube. 28. Thomas antwortete und sagte zu Jesus, mein Herr und mein Gott. 29. Jesus sagte zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. 30. Jesus tat noch viele andere Wunder vor seinen Jüngern. Diese Wunder stehen nicht in diesem Buch. 31. Diese Dinge sind geschrieben, damit ihr glaubt, Jesus ist der Christus. Er ist der Sohn Gottes. Durch diesen Glauben habt ihr Leben in seinem Namen.